ist das Land zu grau, die Tage düster und das Gras hat aufgehört zu wachsen, die Novemberstürme wehen. Fremder, besser wärst du, säßest jetzt bei einem Glas Glühwein oder Grog im warmen Staat ans Meer zu gehen. Jetzt fürchtest du dich vor dem Sturm der schwarzen Wolkenwand, die dir entgegen rast, brüllt, geifert, Hagel, Splitter spuckt. Was suchst du auch zu einer solchen Jahreszeit am Strand? Bring dich in Sicherheit, ehe der Himmel dich verschluckt. Der Sturm, die Kälte und die Dunkelheit haben schon so manchen Gast für alle Zeit von ihr vertrieben. Auch ich stand mehr als nur einmal vor der Wahl, einfach vorzugehen oder zu widerstehen. Ich bin bist ja immer noch nicht fort. Drehst dich landeinwärts und du spürst die wachsende Gewalt der Böen im Rücken, aber deine Augen finden dort nirgends einen festen Punkt, keinen Anker, keinen Halt. Denn der Sturm will freie Bahn, duldet nichts als leeren Raum, rennt gegen alles an, was sich ihm entgegenstellt. Kein Strauch, der hier zu wachsen wagt, geschweige denn ein Baum. Wundre dich nicht, Fremder, wenn ein Schwindel dich befällt. Der Sturm, die Kälte und die Dunkelheit haben schon so manchen Gast für alle Zeit von ihr vertrieben. Nur einmal vor der Wahl, einfach vorzugehen oder zu widerstehen. Ich bin Fremder, hast du dir nicht schon als Kind gewünscht, so hoch und weit zu fliegen, wie der Himmel reicht? Gib deine Seele frei, überlasse ganz dem Wind. Furchtlos freien Seelen wachsen Flügel und vielleicht erscheint dir dieser Teil der Welt nicht mehr so kalt und trist. Und etwas wie ein Rausch erfasst dich wie eine Art Glück. Kannst du in Frieden gehen, wer weiß, wenn es erst Sommer ist. Führt dich an dein Weg doch noch einmal hierher zurück. Der Sturm, die Kälte und die Dunkelheit haben schon so manchen Gast für alle Zeit von hier vertrieben. Einfach vorzugehen oder zu